Schnee aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schnee. Fällt um dunkle Bäume weich der Schnee, lange sacht, dann aufgewirbelt, jäh. Hüllt den Tag in dämmerndes Gewühl, breitet auf die Erde Pfühl um Pfühl. Wandert einer und er sieht den Flaum, denkt er, weiches Bette, weiter Raum. Wandert einer und er weiß kein Dach, denkt, hier fände ich ein Wohngemach. Ist wie zugehangen rings die Welt, schiebt sich eng zusammen wie ein Zelt. Busch und Bäume stehen unbewegt und von Einsamkeit wie eingehegt. Ende von Schnee, aufgenommen von Sonja.